Für mich die schönste Zeit. Am liebsten sitze ich still hier und höre nur zu. Und nach kann ich all die kleinen Geräusche ringsum unterscheiden. Ooh, I wanna make you dance. Hört ihr? Da fallen Wassertropfen von einem Zweig in eine Pfütze. Ooh, ooh. Ja, und gerade in dieser Stille gibt es so manches zu hören. Okay, party people in the house. Brothers and sisters! Hey, ladies and gentlemen! Oh. Und nun singen wir alle mal zusammen ein Lied in vollendeter Harmonie. Ihm. Ich habe ihn erst ein paar Mal im Hausflur gesehen. Sein Lächeln ist sanft und es hat mich gleich berührt. Ein Typ, an dem man leicht sein Herz verliert. Wenn er nachts Piano spielt, begleite ich ihn in meinen Träumen. Stell mir seine Hände vor, die sanft weiße Tasten berühren. Wenn er nachts Piano spielt, dann wünsch ich mir so, er wär hier. Dabei ist er nur eine Wand weit entfernt, Tür an Tür, so weit weg von mir. manchmal werde ich traurig und weiß selbst nicht warum. Dann frage ich den Himmel, such eine Antwort, doch der Himmel bleibt stumm. Manchmal weiß ich nicht weiter, ich frag nach dem Sinn. Bin ich ganz ohne Hoffnung, völlig verzweifelt und sehr hilflos bin. Thank you. Die uns zu träumen macht. Lass meine Blumen. music, please. Ein Sonntag im November, da war alles aus. Sie brachte mir die Nachricht, du kommst nie mehr nach Haus. Ein Auto im Regen nahm mir plötzlich den Sinn meines Lebens. Tränen leer und traurig stieg ich in die Bahn, um endlich zu vergessen, was ich nie vergessen kann. Fuhr nach Schottland hinauf, in die Einsamkeit wilder Moore. Zimmer frei, stand an einem uralten Cottage am See. Ich ging hinüber, wollte klopfen, doch da blieb mir das Herz beinahe stehen. Ich will mich ja nicht verlieren. So, das war's.